Lektion 6. Aufgabe 4. Sie hören eine Radiosendung. Sie hören die Sendung nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, welche Aussage A, B oder C am besten passt. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 bis 10. Sie haben dazu 3 Minuten Zeit. Der Begriff Spitzensportler wird in der Öffentlichkeit schnell mit Spitzengagen, lukrativen Werbeverträgen und späteren einträglichen Tätigkeiten wie Training, Beratung oder Berichterstattung assoziiert. Das sind Vorstellungen, die wir wohl vor allem aus der Welt des Profifußballs beziehen. Doch Leistungssport beschränkt sich nicht auf Profifußball. In vielen anderen Sportarten verdienen Leistungssportler nicht genug, um nach ihrer aktiven Zeit nicht mehr arbeiten zu müssen. Sie müssen sich ein zweites berufliches Standbein aufbauen. Und das ist nicht leicht. Denn das Alter, in dem Athletinnen und Athleten sportliche Höchstleistungen erbringen, ist auch jenes, in dem die berufliche Ausbildung und erste Schritte im Berufsleben erfolgen. Viele junge Talente beenden deshalb nach der Schule ihre Karriere noch bevor sie richtig begonnen hat und wählen lieber einen sicheren Beruf. Andere versuchen, Leistungssport und Ausbildung zu vereinen. Einer von ihnen ist heute bei uns zu Gast, Jamal Zairi. Er ist Sportkletterer und studiert Wirtschaftswissenschaften hier an der Fachhochschule. Jamal, hallo und herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Jamal, bevor wir über die Vereinbarkeit von Spitzensport und Hochschulstudium sprechen, möchte ich dich bitten, uns kurz etwas über deinen sportlichen Werdegang zu berichten. Gerne. Also, solange ich denken kann, ist das Klettern meine Leidenschaft gewesen. Schon als kleines Kind bin ich mit meinem älteren Bruder ständig auf den Bäumen in unserem Garten herumgeklettert. Auch auf der Gartenmauer oder dem Dach des Gartenhauses. Sehr zum Leidwesen unserer Eltern, denn wir sind mehr als einmal heruntergefallen und haben einige Verletzungen davongetragen. Deshalb waren sie zwar nicht begeistert, als mein Bruder mit dem Wettklettern begonnen hat, doch sie wollten ihn auch nicht von einem Sport abhalten, der ihm offenbar sehr viel bedeutete. Mein Bruder hat sozusagen den Weg für mich geebnet. Mit 12 durfte ich mich auch bei der Jugendorganisation des Alpenvereins anmelden. Und schon mit 14 bin ich bei meinem ersten Wettkampf gestartet. Während mein Bruder aber nach dem Abitur mit dem Klettern aufgehört hat, bin ich immer noch dabei. Und das sehr erfolgreich. Du hast bereits die deutsche Meisterschaft im Schwierigkeitsklettern gewonnen und kürzlich einen hervorragenden 3. Platz bei der Boulder-Weltmeisterschaft belegt. Warum also nun das Studium? Um nicht gänzlich von diesen sportlichen Erfolgen abhängig zu sein. Klettern gehört ohnehin nicht zu den Sportarten, bei denen nach einer erfolgreichen, aktiven Zeit Geld kein Thema mehr ist. Also, momentan bin ich sehr zufrieden. Mit Preisgeldern und der Hilfe von Sponsoren komme ich finanziell ganz gut über die Runden. Aber ich muss auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Das wird nicht ewig so weitergehen. Ich könnte jederzeit abstürzen und mich dabei so schwer verletzen, dass an eine weitere Karriere nicht mehr zu denken wäre. Und selbst ohne Verletzung gibt es eine Zeit nach dem Sport. Wie die aussehen wird, weiß ich noch nicht. Ich könnte mir zum Beispiel eine Tätigkeit als Sportfunktionär vorstellen. Dazu hat mir auch schon mein Trainer geraten. Auf jeden Fall möchte ich aber eine solide Ausbildung haben, um jederzeit in einen Beruf einsteigen zu können. Es ist also nur die Aussicht auf finanzielle Absicherung, die dich zum Studium bewogen hat? Es gab da auch noch andere Aspekte. Ich wollte auch Menschen kennenlernen, bei denen der Sport nicht im Mittelpunkt steht. Wenn man gewohnt ist, sich nur über körperliche Leistungsfähigkeit zu definieren, geht der Blick für andere Eigenschaften leicht verloren. Deshalb kam für mich auch kein Fernstudium in Frage. Ich wollte unbedingt den Kontakt mit Studierenden, die andere Prioritäten setzen. Außerdem lerne ich nun auch einiges über den wirtschaftlichen Aspekt von Sport. Vielleicht hilft mir das Studium später, Beruf und sportliches Interesse miteinander zu verbinden. Und schließlich ist das Studium auch ein guter Ausgleich zum Sport. Natürlich hat Sport einen enormen Stellenwert in meinem Leben, doch das ist nicht das Einzige, was erfüllend ist. Als Leistungssportler musst du nicht nur sehr viel Zeit für das Training aufbringen, sondern auch regelmäßig an Wettkämpfen teilnehmen. Wie lässt sich dieser Zeitaufwand mit einem Studium verbinden? Schließlich gibt es Anwesenheitspflichten und Klausurtermine. Mit viel Unterstützung seitens der Hochschule. Es gibt hier schon seit einigen Jahren ein besonderes Studienprogramm, mit dessen Hilfe es gelingen soll, Studium und Leistungssport zu verbinden. In diesem Programm bekommen wir als Spitzensportler eine besondere Betreuung, und zwar in sämtlichen angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen. Heißt das, dass du als Sportler einen Sonderstatus hast, also privilegiert bist? Von Privilegien kann keine Rede sein. Dem möchte ich mich ausdrücklich verwehren. Es wird streng darauf geachtet, dass wir keine Vorteile gegenüber anderen Studierenden haben. Was man uns aber in diesem Programm anbietet, ist eine flexible Studiengestaltung innerhalb der normalen Studiengänge. Es gibt eine eigene Ansprechstelle für uns. Diese stellt zu Beginn des Semesters den Kontakt zu Dozentinnen und Dozenten her. Durch mehrere alternative Termine pro Semester können wir unsere Prüfungen besser planen. Wenn Trainingslager oder Wettkämpfe in eine Klausurphase fallen, wird versucht, einen Nachschreibtermin zu finden. Wir bekommen auch genug Lernmaterial für zu Hause. Ist man als studierender Spitzensportler eigentlich eine Ausnahmeerscheinung? Das hängt vermutlich davon ab, in welcher Sportart man tätig ist. Ich kann mir vorstellen, dass es in manchen besser bezahlten Disziplinen, wie zum Beispiel dem Profifußball, im Verhältnis weniger Studierende gibt. Aber ich kann dazu eigentlich nichts sagen. Mir fehlt der Einblick. In meinem Bereich gibt es jedenfalls einige. Da stehe ich durchaus nicht allein. Und wir können uns auch wirklich nicht beklagen. Unsere Trainer unterstützen uns sehr. Natürlich sehen sie es nicht gerne, wenn wir mal ein Training wegen des Studiums ausfallen lassen müssen, doch sie verstehen unsere Beweggründe und akzeptieren es dann auch. Allerdings gibt es auch in meinem Verband einige Stimmen, die der Meinung sind, dass das Studium zwangsläufig auf Kosten der sportlichen Leistungen gehen müsse. Was kannst du denn aus deiner Erfahrung dazu sagen? Naja, es stimmt einerseits schon, dass es manchmal etwas schwerfällt, mich auf einen Wettkampf zu fokussieren, wenn ich mich gerade auf eine Prüfung vorbereite. Andererseits geht die körperliche Anstrengung bei Wettkämpfen oder im Training gelegentlich bis an die Grenze der Belastbarkeit. Dann muss ich mich wirklich dazu aufraffen, Energie ins Studium zu stecken. Insgesamt geht es mir aber sehr gut mit der doppelten Tätigkeit. Ich habe jedenfalls nicht den Eindruck, dass meine sportlichen Leistungen schwächer geworden wären, seit ich studiere. Ganz im Gegenteil. Diesen positiven Eindruck bestätigt übrigens auch eine Untersuchung, die im Rahmen einer Doktorarbeit in der australischen Football League durchgeführt wurde. Demnach zeigten Sportler, die einer Ausbildung nachgingen, signifikant bessere Leistungen. Mir hilft sicher die Disziplin, die ich mir im Sport erarbeitet habe. Im Leistungssport lernt man einfach durchzuhalten, auch wenn die Motivation einmal nicht gerade die beste ist. Durchhänger gibt es nun einmal. Aber ich denke, das geht jungen Leuten, die nur studieren oder nur Sportler sind, auch nicht anders. Die Kombination von Spitzensport und Studium macht mir auf jeden Fall viel Spaß. Das möchte ich so als Schlusswort stehen lassen. Jamal, noch einmal vielen Dank für deinen Besuch und weiterhin alles Gute.